Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot The Fablemans von Steven Spielberg. Ja, und damit widmen wir uns einem weiteren Angebot. Mal gucken, ob das eine längere Folge wird oder nicht. Ihr wisst es bereits, wenn ihr die Länge der Folge anschaut. Ich könnte mir vorstellen, es wird was Kürzeres dieses Mal. Aber gut, wie komme ich dazu? Naja, weil es ist ein sehr langer Film, den wir heute besprechen. Aber es ist ein Film, über den man wenig, finde ich, konkret gut sagen kann. Es ist ein Film, den man ganz pathetisch gesagt erleben muss, wenn man das denn möchte. Und zwar ist es wieder ein Film übers Filmemachen. Wir hatten das ja gerade erst mit Babylon. Es gibt jedes Jahr ja immer wieder so ein, zwei Filme, gerade aus der Hollywood-Richtung, die ja irgendwie das Filmmachen an sich thematisieren oder die Leidenschaft für einen Teil dieser Industrie, ob das das Schauspiel ist oder eben die Regie etc. Oder Musicals, wenn wir an La La Land zurückdenken. Also das sind ja alles irgendwo Liebesbriefe an die Unterhaltungsindustrie. Und hier haben wir nun Steven Spielbergs Beitrag zu diesem Subgenre, sage ich mal. Und zwar ist es ein sehr, sehr persönliches Stück oder ein sehr persönlicher Beitrag. Und zwar verfilmt Steven Spielberg hier sein eigenes Leben. Die Figuren in diesem Film, die Familie, um die es geht, die heißen zwar Fableman, aber es ist ganz klar, es sind die Spielbergs im Grunde. Und ja, es geht primär um ihn selbst, wie er aufwächst und auch um seine Geschwister und vor allem seine Eltern. Seine Mutter Mitzi und sein Vater Bert. Also so heißen sie im Film. Im wirklichen Leben hießen sie Leia und Arnold. Und ja, sind beide mittlerweile auch verstorben. Sein Vater hat, soweit ich das weiß, vor ein paar Jahren noch gelebt, als er seinen letzten Film West Side Story gemacht hat. Ja, da ist immer interessant zu spekulieren, hat er den Film sich jetzt auch erst getraut zu machen vielleicht, weil er jetzt sagt, okay, jetzt sind wirklich beide ja nicht mehr auf diesem Planeten. Jetzt traue ich mich auch irgendwie, das zu erzählen, obwohl er ja wirklich ein gestandener, älterer Mann selbst schon ist. Aber ja, vielleicht war das so ein bisschen der Punkt, dass er sich dachte, okay, ich werde das erst erzählen, wenn die beiden nicht mehr sind. Kann man jetzt auch nur mutmaßen, wie gesagt. Ich komme darauf überhaupt nur, weil der Film zwar seine Kindheit definitiv schön darstellt, aber nicht idealisiert. Also hier sind definitiv Sachen in diesem Film, wo man sagt, okay, also das sind schon dreidimensionale Figuren und hier ist auch nicht jeder irgendwie total heilig oder perfekt, sondern ja, die haben alle scheinbar auch ein bisschen ihre Fehler. Und das genau macht den Film aber meiner Meinung nach auch wertvoll, dass er eben nicht versucht, ein Biopic zu drehen über sich selbst, was völlig alles verglorifiziert. Es wäre eine Falle, in die gerne getappt wird, sogar noch viel mehr witzigerweise, wenn Leute Filme machen über Personen, die sie gar nicht kannten, also wo man ja eigentlich noch kritischer sein kann. Aber genau da wird dann ganz gerne auch vieles verklärt. Und ja, das passiert Spielberg hier nicht, muss man sagen. Das kann man definitiv, das ist auch ein bisschen der Running Gag auch bei den Oscars schon gewesen, dass er ja hier relativ kritisch mit seinen Eltern umgeht. Aber es einfach dreidimensional dadurch wirkt, denn er zeigt definitiv auch die schönen Momente, er zeigt auch, dass diese Eltern ihn wirklich geliebt haben, aber auf unterschiedliche Art und Weise auch mit ihm selber umgehen konnten und mit ihrem eigenen Leben vor allem. Und das ist so ein bisschen eigentlich die Grundgeschichte des Films. So viel mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen, worum es geht. Es geht um den ja, kleinen Sammy, das ist ganz klar Steven Spielberg als Kind. Und es geht wirklich los, da ist er, glaube ich, boah, ich weiß es gar nicht mehr genau, 5, 6 Jahre alt und die Eltern bringen ihn das erste Mal ins Kino und zeigen ihm das erste Mal einen Film, The Greatest Show on Earth, und er ist völlig gebannt, er ist völlig fixiert davon, er ist vorher noch kritisch und weiß nicht so, oh, will ich das jetzt wirklich sehen oder nicht, könnte auch gruselig sein, und dann sieht er diesen Film und ist total, ja, für ihn geht eine ganz neue Welt auf und die Berufung seines Lebens ist gefunden in diesem jungen Alter, wobei man hier, glaube ich, generell gleich mal einstreuen kann, wie real ist denn dieser Film? Basiert der komplett auf Steven Spielbergs Leben? Ist da viel dazu gedichtet? Ich habe mich versucht, ein bisschen schlau zu machen noch, und er selber wurde das auch gefragt vom Hauptdarsteller, der ihn selbst dann spielt, Gabriel LaBelle ist das, und der hat ihn gefragt, ja, du, hey, sag mal, wie viel von dem, was ich hier spiele und wie viel von dem, was wir hier sehen, ist denn wirklich so passiert? Und Steven Spielberg muss ihm geantwortet haben, alles davon, das ist so passiert, das ist mein Leben. Man hat dazu keine anderen Quellen im Grunde. Es gibt noch die Schwestern von Spielberg, die könnte man jetzt noch fragen, ob er da viel dazu gedichtet hat oder nicht. Aber er selber sagt, es ist so, es war so. Er hat das Drehbuch zusammen mit Tony Kushner geschrieben, ein langjähriger Partner von ihm auch, was Drehbücher angeht. Und ja, deswegen, wir haben da nicht so viel, was wir dagegen checken können. Natürlich gibt es diverse Interviews auch schon von den letzten Jahren. Da gibt es auch schon Interviews, wo er Anekdoten erzählt, die hier in dem Film auch vorkommen. Also wenn er lügt, dann hat er das vor langer Hand geplant oder schon oder glorifiziert sein Leben seit langer Zeit oder so. Denn es gibt echt Episoden und Geschichten in diesem Film, die ich erstmal nicht glauben wollte, wo ich echt gedacht habe, ach komm, Blödsinn, das kann niemals so passiert sein. Aber es gibt Interviews von ihm vor vielen Jahren, wo er das schon so erzählt, dass das so passiert ist oder dass das so vorgefallen ist. Und ja, also wie gesagt, entweder ist er ein chronischer Lügner seit ewigen Zeiten oder es ist halt einfach so und er hat einfach ein außergewöhnliches Leben geführt und das kann man, glaube ich, einfach mal annehmen. Steven Spielberg ist, glaube ich, der, ja, popkulturell gesehen der bekannteste Regisseur aller Zeiten. Ich glaube, wirklich den Namen kennt jeder. Also selbst wenn Leute aus irgendeinem Grund keine Chance haben, einen Film von ihm zu nennen, wenn man sie spontan fragen würde, sie würden trotzdem immer sagen, dass sie den Namen, glaube ich, gehört haben. Es gibt wirklich wenig Leute, die sagen, oh, Steven Spielberg sagt mir ja gar nichts. Also das ist irgendwie so ein Riesenname, das ist popkulturell vergleichbar, finde ich, mit, ja, ich wüsste gar nicht, mit wem man das sonst noch vergleichen sollte. Vielleicht Orson Welles, aber ich glaube, weniger Leute kennen Orson Welles beim Namen als Steven Spielberg tatsächlich, weil ja Spielberg heute stattfindet und heute noch Filme macht. Aber ja, ich springe so ein bisschen hin und her, weil der Film auch so ein bisschen hin und her springt. Also wir erleben generell die Kindheit von Sammy, also wirklich von Anfang an, wirklich, da ist er 5 oder so. Und es geht so circa, würde ich sagen, bis er so 20 ist oder so in dem Dreh. Vielleicht ein bisschen jünger. Und ja, erleben da einfach so episodenhaft, ja, Highlight-Momente, wichtige Momente in seinem Leben. Und der Film ist hier, gerade was die Darsteller angeht, natürlich hochkarätig besetzt, denn jeder Mensch würde in einem Spielberg-Film mitspielen, wenn er gefragt wird, gar keine Frage. Wir haben ja auch einige hochkarätige Leute vor der Kamera. Hauptsächlich sind das aber die Eltern von Spielberg in dem Fall, also von Sammy Fableman. Und das sind zum einen Michelle Williams, die spielt die Mutter von ihm, Mitzi. Die war jetzt auch für einen Oscar nominiert für diese Rolle, hat aber nicht gewonnen. Und Paul Dano. Paul Dano spielt den Vater. Und ja, was eigentlich ganz witzig ist, ist, dass Paul Dano für mich überhaupt nicht in die Rolle eines Vaters schon passen würde, weil Paul Dano, ich habe ihn, glaube ich, hier schon ein paar Mal gelobt. Wir haben, glaube ich, zuletzt über ihn gesprochen bei The Batman. Da hat er den Riddler gespielt, den Bösewicht. Und er spielt generell eher die weirden Figuren. Also er spielt selten die netten, verständnisvollen, relatable Character, sondern eigentlich eher so Leute, wo du sagst, oh, der ist irgendwie, ja, off-putting. Irgendwie ist der weird. Was ist mit dem los? Und hier spielt er aber wirklich eigentlich einen wirklich liebenden, netten und vor allem sanften Vater, muss man sagen. Also er ist überhaupt nicht das, was man der Zeit, in der Spielberg groß wird, klassischerweise zuordnen würde. Also dieses, ja, autoritäre und ja, auch unfaire Verhalten. Also natürlich ist er eine gewisse Autorität innerhalb dieser Familie, aber es wirkt eigentlich selten so völlig patriarchalisch, so völlig übertrieben, sondern eigentlich sind die sehr auf Augenhöhe, auch die Eltern, hat man den Eindruck. Also auch Mitzi, die Mutter, bestimmt ganz klar mit, wie es mit der Familie weitergeht oder auch wie die Kinder erzogen werden und was für ein Grundtonus, sage ich mal, in diesem Haus der Fablemans herrscht. Und diese Eltern, die lieben sich definitiv auch. So, das merkt man schon. Die sind sich gegenseitig überhaupt nicht egal, auch nach vielen Jahren der Ehe und vielen Kindern. Aber, und damit komme ich ein bisschen auch zum Spoiler-Teil des Films, aber das, ja, wenn ihr den Film unvoreingenommen sehen wollt, dann macht das auf jeden Fall. Aber bei diesem Film würde ich gerne tatsächlich offen darüber reden, weil sonst hat man wirklich gar nicht viel, was man vorab erzählen kann tatsächlich oder eine Review zu machen kann. Denn was diese Idylle ein bisschen trübt, sage ich mal, und was auch diese Figuren dann auch erst so dreidimensional macht, ist, dass diese Ehe zwar funktioniert von den Fablemans, von Mitzi und Bud, aber ja, da gibt es noch ein klassisches Dreieck, wie man das so oft in solchen Geschichten hat. Und zwar gibt es noch den Arbeitskollegen und, wie er selber sagt, besten Freund vom Vater, und das ist Benny. Und Benny wird, ja, weirderweise von Seth Rogen gespielt. Ein Typ, wo ich auch nie dachte, dass der sich irgendwann mal in einem Spielberg-Film verirrt. Aber good for him, ich freue mich für ihn. Ja, er spielt einfach ja, so einen Arbeitskollegen von Bud, von dem Vater. Reparieren beide zusammen Fernseher und ja, pushen so die Industrie voran in Richtung Computer und so. Und er ist aber, dieser Benny ist nicht nur der beste Kumpel des Vaters, sondern er ist definitiv auch sehr eng mit der ganzen Familie verbunden. Also von Anfang an wird klar, er ist so eine Art Onkel für die Kinder, auch wenn er gar nicht mit dem blutsverwandt ist. Und er ist auch sehr close und sehr gut befreundet mit der Vater von Sammy Fableman, mit Mitzi eben. Und ja, das, wie gesagt, Spoiler an der Stelle für den Film. Es wird dann auch im späteren Verlauf klar, dass da mehr ist. So, dass, also, was ich ganz interessant finde, wie der Film es zumindest darstellt, es findet keine Affäre auf der körperlichen Ebene statt. Aber es ist sehr klar, dass Mitzi und Benny ja eigentlich irgendwie verliebt sind oder zumindest eine sehr, sehr, sehr, sehr innige Freundschaft pflegen. Und gleichzeitig macht der Film aber niemals das Fass auf, dass diese Ehe deswegen nicht wertvoll wäre oder sowas. Das wird nie so dargestellt. Aber es ist definitiv eine andere Art von Verbundenheit, die sie zu Benny hat. Und Benny ist irgendwie genau wie sie eher albern und leichtfüßig und locker unterwegs. Und Bert ist halt einfach, ja, er ist ein liebevoller, fürsorglicher und auch verlässlicher Ehemann. Aber er ist halt im Vergleich zu Benny einfach ein bisschen ernster, ein bisschen, ja, spießiger meinetwegen. Also so ein bisschen wertend wird Spielberg hier auch gegenüber seinen Eltern, wie er sie darstellt. Also es kommt schon sehr klar rüber, dass er wohl zu seiner Mom den engeren Draht hatte. Zumindest lässt es der Film so dastehen. Obwohl im späteren Verlauf, wie man aus der Historie von Spielbergs Leben weiß, er später, als die Eltern sich tatsächlich scheiden lassen, entschieden hat, bei seinem Vater zu leben, weil der näher an Los Angeles war. Und dementsprechend war das für ihn auch, ja, was seine berufliche Karriere angeht, sinnvoller. Also er hat später beim Vater gelebt und er hat zu beiden immer ein gutes Verhältnis gehabt, soweit ich das nachvollziehen konnte. Also sein Vater war auch total begeistert, dass er noch zuletzt noch West Side Story von ihm sehen konnte und fand das ganz, ganz toll. Und also die haben immer ein gutes Verhältnis zueinander gehabt, aber im Film zumindest kommt es schon so rüber, als wenn Mitzi eine stärkere Bezugsperson für ihn ist und was definitiv auch daran liegt, dass sie eher der künstlerische Teil in der Gleichung ist. Also das macht der Film in der allerersten Szene schon klar, dass diese Eltern zwei Seiten einer Medaille sind und Spielberg ist, ja, ist diese Medaille. Denn das Emotionale und das Künstlerische, das hat er von seiner Mutter und das fördert sie auch am stärksten. Und sein Vater ist eher der technische Aspekt, der, ja, was aber natürlich gerade zum Job eines Filmemachers mit dazugehört. Das ist natürlich nicht egal. Und in dieser allerersten Szene, wenn sie ja Sammy eigentlich das erste Mal ins Kino mitnehmen wollen, erklären sie ihm beide, warum das jetzt gleich toll ist, was er erleben wird. Weil er ist noch skeptisch und er hat Angst. Und sein Vater erklärt ihm aus einer völlig trockenen, technischen Sicht heraus, wie Filme funktionieren, dass das 24 Bilder in der Sekunde sind und unser Gehirn dann ja veräppelt wird und wir deswegen denken, das wären flüssige Bewegungen. Und seine Mom erklärt ihm das als Träume, als was ganz Außergewöhnliches, was er nie wieder vergessen wird, worin man sich verlieren kann. Und beide haben ja einen Punkt und beide versuchen ihn dafür zu begeistern, aber aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln heraus. Und im weiteren Verlauf ist es definitiv auch so, dass Paul Dano, also der Vater, dass der definitiv der Kritischere gegenüber der ganzen künstlerischen Geschichte ist. Zumindest im Film. Wie es im echten Leben war, ja, muss Spielberg selbst entscheiden oder erzählt er selbst. Aber ja, ist generell immer so ein bisschen skeptisch. Hey, du mit deinem Hobby da, mit diesem Filme machen, also irgendwann machst du sicher auch mal was Anständiges oder was Richtiges. Womit man wirklich was anfangen kann. Oder was auch nützlich ist, glaube ich, sagt er mal im Film. Und ja, im Grunde ist es das. Also darum geht es im Grunde, diese beiden Eltern, wie sie natürlich aus Sicht von Spielberg waren. Und das ist natürlich auch immer das Spannende, weil er selbst kann ja all diese Zeit, die er hier erzählt zum Großteil, die hat er ja selber miterlebt, aber halt eben als ein Kind zwischen 10 und 20 Jahren alt. Das heißt, natürlich ist das alles so oder so nicht objektiv. Es ist natürlich alles verfremdet oder verformt, dem geschuldet, wie es Spielberg damals in seinem Alter überhaupt nur wahrnehmen konnte. Und vielleicht hat er später viel mit seinen Eltern darüber geredet und hat das Ganze irgendwie aufgearbeitet. Das kann natürlich alles sein. Aber das ist natürlich das Spannende an so einem Biopic, wenn jemand über sich selbst ein Biopic macht. Denn es ist definitiv hier, also noch subjektiver wird es nicht. Und das macht er im Film aber auch klar, denn wir sehen den ganzen Film auch immer nur aus Sicht von Sammy. Also wir haben eigentlich kaum Szenen, also wirklich nur sehr wenige, wo wir die Eltern mal alleine sehen. Und selbst in diesen Szenen, wo die alleine sind, baute Spielberg auch noch so ein, dass dann Sammy sie über einen Lüftungsschacht im Haus hören kann. Also ich will mich jetzt nicht 100% festlegen, aber ich glaube fast, es gibt eigentlich keine Szene, die außerhalb der Wahrnehmung von Sammy spielt. Und das ist eigentlich das, womit er auch klar macht, hey, das ist hier subjektiv. Das ist meine Erinnerung an diese Ereignisse und an diese Menschen auch. Und daraus heraus kreiert er diese ganze Geschichte und die Thematiken. Und was die Thematik angeht, ist das natürlich ein Film, der für mich persönlich natürlich ein Home Run ist, das ist eh klar. Es ist ein Film, der ums Filmemachen geht, ein Film, der ja das Filmemachen als etwas Besonderes darstellt, als etwas Leidenschaftliches. Und ich meine, da sehe ich mich natürlich sofort angesprochen, das ist ganz klar. Deswegen wäre es auch schwierig, hier eine komplett objektive Kritik zu dem Film zu machen für mich. Das heißt aber nicht, dass das Thema Filme machen und die Magie der Filme, dass das immer automatisch von mir ja eine 1 mit Stern kriegt. Gerade die letzte Folge mit Babylon hat, glaube ich, gezeigt, dass da geht es ja explizit auch wieder darum. Da geht es ja auch um die Magie von Hollywood und Filme und all das und das Tolle daran. Und der Film hat für mich aber ja teilweise gar nicht funktioniert und war teilweise ja völlig weird und abgedreht, aber nicht in a good way. Und dementsprechend, ja, versuche ich das natürlich immer insofern ein bisschen außerhalb meiner eigenen Wahrnehmung zu sehen, aber im Grunde geht das ja bei sowas gar nicht und Filme wollen das ja auch gar nicht. Das soll einen ja individuell ansprechen und dementsprechend ist es für mich natürlich immer schwer, gerade so einen Film zu empfehlen, weil ich persönlich kann da immer was mit anfangen. Also der Film könnte auch völlig trocken erzählt werden und es könnte auch eine ganz trockene Doku über die Geschichte der Filmindustrie sein und ich persönlich würde das ja immer noch spannend finden, weil es ein Feld ist, was mich interessiert. So wie jemand, der großer Fußballfan ist, auch mit einer Doku über Franz Beckenbauer was anfangen kann, wo ich vielleicht sagen würde, ja, das würde mich jetzt nicht pauschal interessieren, außer es ist gut inszeniert oder so. Ja, aber dementsprechend ist natürlich The Fabelmans etwas, wo ich auf jeden Fall viel mit anfangen konnte. Es ist ein toller Film. Es ist kein perfekter Film, muss ich dazu sagen. Ich habe witzigerweise einen Kritikpunkt, der sehr ungewöhnlich ist, wenn dieser Film kritisiert wird oder wenn dieser Film bewertet wird von Kritikern. Und zwar sind es die Darsteller. Und zwar gerade Michelle Williams. Ich finde, sie ist eine ganz tolle Schauspielerin. Und ich finde sie hier auch nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wieso sie nominiert wurde für beste Hauptdarstellerin. Oder vielleicht was auch Nebendarstellerin, aber sie wurde für diese Performance für den Oscar nominiert. Und ich habe sie schon großartig in anderen Filmen gesehen, also wirklich phänomenal. Hier muss ich sagen, ich fand sie nicht übel, aber es war überhaupt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, wow, das ist ja hier ja, transcending, wie großartig das ist, wie sie das spielt und wie sie als Charakter da auch wirkt. Das ist nämlich generell für mich ein Problem mit dem Film, dass schon viele der Charaktere eher schablonenhaft bleiben. Also die Eltern kriegen noch am meisten ja, Dreidimensionalität, sage ich mal. Aber hier und da werden auch hier Abstriche gemacht. Also vielleicht ist das auch fair und ist auch dem geschuldet, dass Spielberg sagt, okay, ich kannte diese Menschen natürlich mein ganzes Leben lang. Aber ich gerade diese Episode, die ich jetzt am stärksten hier erzähle, habe ich natürlich als Kind auch aus einer anderen Sicht heraus wahrgenommen. Und deswegen ist es vielleicht sogar eigentlich richtig, dass er hier manchmal gar nicht so tief einsteckt an manchen Stellen. Und auch gar nicht so komplex eigentlich die Motivation der Charaktere herausarbeitet, weil er es gar nicht beurteilen kann in dem Moment oder weil er es nicht sicher weiß. Je nachdem, wie viel er im Nachhinein mit seinen Eltern über diese Zeit gesprochen hat, das ist immer die Frage. Aber ja, ich finde Michelle Williams gut in diesem Film, aber ich hätte niemals gesagt, dass das eine der besten 5 Performances des letzten Kinojahres war. Muss ich einfach ehrlich sagen. Paul Dano ebenfalls wirklich gut. Ich mag ihn wirklich, wirklich gern. Aber ja, in beiden Fällen ja, sind sie halt dann immer noch an das Skript gebunden. Und ich finde, das Skript, die Geschichte an sich und wie sie erzählt ist, gibt ihnen jetzt nicht immer ja, die Möglichkeit, total komplexe Figuren darzustellen. Also manchmal sind sie schon einfach auch nur anwesend in manchen Szenen. Oder aber es wirkt sehr runtergebrochen, ja, ihr Verhalten miteinander und so. Also gerade dann, wenn es auch kritischer wird, wenn die beiden, wenn die Eltern sich auch streiten oder halt merken, so die Kluft größer wird, da wirkt es manchmal, also gerade es gibt, ich denke gerade an so eine größere Dinner-Szene, wo sie da alle sitzen und Sammy seine erste Freundin mit nach Hause bringt. Und das ist zwar schon unterhaltsam alles, aber es wirkt jetzt auch wirklich nicht so, ja, so originell wirkt es nicht. Sagen wir es vielleicht einfach so. Also da ist der Clinch, der dann da ausgetragen wird, ist dann schon sehr auf die 12 und schon sehr das, was man klischeehaft erwarten würde bei einer Ehe, die in die Brüche geht. Ich meine, manchmal sind Klischees ja auch Klischees, weil sie halt oft vorkommen und dementsprechend auch Wahrheit beinhalten. Aber hier hätte ich gerade vielleicht, weil es Spielberg ist, vielleicht irgendwas anderes erwartet, weil er es ja auch an anderen Stellen des Films schafft. Also es ist ja nicht immer so. Es gibt auch Momente, wo man eben diese Eltern ja eben komplex sein lassen kann oder wo sie auch komplex sein dürfen und wo man nicht alles so runterbrechen kann, wie was denken die gerade, wie ticken die gerade. Und da bleibt Interpretationsspielraum, aber es funktioniert nicht den ganzen Film hindurch. Also manche Sachen sind aber ein bisschen kurz gegriffen. Das gilt auch für Seth Rogens Figur Benny. Der bekommt eigentlich auch nur eine wirkliche Szene, wo er als Charakter mal einzeln auftreten darf, im Grund oder sich erklären darf als Charakter. Und da konnte ich ihn aber trotzdem nicht wirklich greifen. Also Benny bleibt immer so ein bisschen der lustige Sidekick der Eltern, der natürlich einen ganz essentiellen Teil dessen ausmacht, warum diese Ehe letzten Endes in die Brüche geht oder warum das nicht mehr funktioniert hat. Aber er als Figur, also ich erfahre über Benny eigentlich gar nichts in diesem Film, obwohl er ja eigentlich so ein integraler Bestandteil des Ganzen ist. Und dann haben wir natürlich unter den Darstellern, der natürlich der wichtigste Name ist, wer spielt Sammy Fabelman, wer spielt die Hauptfigur? Das ist Gabriel LaBelle, wenn ich den Namen jetzt richtig mir rausgesucht habe oder ausgesprochen habe. Ist ein relativer Newcomer, soweit ich weiß. Also ich habe ihn noch nicht irgendwo wirklich wahrgenommen. Und er ist definitiv wirklich gut, weil er trägt natürlich diesen Film auch sehr. Und er spielt für den Großteil des Films die Rolle des Sammy Fabelman. Nur ganz am Anfang haben wir einen Kinderdarsteller für die ersten paar Lebensjahre. Und dann ist es Gabriel LaBelle, der die Rolle übernimmt. Eben für ja, 2 Stunden des Films locker. Und er, also wenn er nicht funktioniert hätte, wäre es halt auch schwierig. Das ist immer das Problem, wenn man die sehr junge Darsteller hat, die dann aber so tragende Rollen haben. So, das funktioniert nicht immer gut. Und das ist sehr, sehr essentiell, das Casting an der Stelle. Und hier, ja, Surprise, hat Spielberg wohl gut gecastet. Das ist wohl auch jetzt nicht so die Überraschung. Aber ich finde ihn wirklich gut in der Rolle. Auch er ist natürlich an die Limits des Skripts gebunden. Also es gibt auch Szenen, wo man ihn jetzt nicht unbedingt als komplexen, interessanten Teenager wahrnimmt, sondern wo er halt so ganz klischeehafte Storys durchleben muss, die Spielberg wohl so passiert sind, wie gesagt. Also gerade wenn er dann in der Highschool ist und es geht um Antisemitismus, also wenn er dann aufgrund seiner jüdischen Herkunft angegriffen wird, das sind Geschichten, die hat man so natürlich schon mal gehört oder gesehen, aber ich meine, sie sind halt auch trotzdem vorgekommen. Also natürlich muss man Sachen auch nicht erzählen, nur weil sie Klischees sind. Wenn es so passiert ist, ist es so passiert. Aber gerade in dieser Highschool-Episode, sage ich mal, ist alles halt auch sehr, sehr standardisiert. Also hier ist einfach so, Sammy wird gemobbt in der Schule von so ein paar, ja man kann es nicht schöner sagen, als Wichser. Also halt so, ja, Antisemiten, einfach Mitschüler, die halt irgendwie sagen, ja, Juden mag doch niemand und solche Geschichten kommen dann da. Und die sind halt wirklich sehr auf die 12 Bullies. Also vielleicht war es ja auch so, aber zumindest ist es Spielbergs Erinnerung an diese Zeit. Und Kinder sind grausam, deswegen muss man es manchmal auch nicht komplexer darstellen, als es ist. Und manchmal geht es einfach nur daran und darum, um sich von jemandem abzugrenzen, anders zu sein. Oder die anders sind, abzugrenzen von sich selbst. Und hier gibt es einfach ein, zwei Mitschüler, die ihm übel zusetzen. Und er, ja, laviert sich trotzdem so durch diese Schulzeit weiter durch. Und da gibt es ja die kritischsten Punkte natürlich auch. Auch im Umgang mit seinen Eltern gibt es da die größte Reibungsfläche, weil sie generell immer wieder umziehen müssen, weil der Vater sich halt beruflich immer wieder weiterentwickelt und die Familie wird dann immer mitgezerrt, er und seine jüngeren Schwestern. Und ja, da gibt es eben hier und da Momente, wo das wirklich sehr pathetisch ist und sehr klassisch Spielberg emotional, also gerade auch der Umgang mit seinen Schwestern, da gibt es auch ein, zwei wirklich schöne Szenen, die wirklich klassisch Spielberg-mäßig ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, aber halt ja irgendwie wholesome sind, irgendwie schön sind. Und dann gibt es aber auch Momente, die ein bisschen flach fallen, weil sie ja nicht ganz weil sie einfach nicht ganz so wirken wie echte Menschen manchmal. So absurd das klingt, wenn wir ein Biopic haben und der Typ, der es erzählt hat, der Typ ist, der es erlebt hat. Aber ja, an manchen Stellen nimmt er da vielleicht so ein paar Abkürzungen, obwohl der Film wirklich nicht kurz ist, um ja zum Punkt zu kommen an manchen Stellen. Also das ist auch schon am Anfang so natürlich mit seinem wie das alles aufkommt mit seiner Filmkarriere. Also gerade, weil er am Anfang ja als kleines Kind eher super skeptisch ist und dann ist er sofort begeistert und dann machen wir sehr krasse Sprünge in seinem Können, seinem Wissen um Film. Das wäre vielleicht auch nicht so spannend, das alles zu zeigen. Aber wenn man Spielberg kennt und vor allem sich interessiert für ihn als Künstler und als Filmeschaffender, dann hätte man für mich natürlich das gerne auch komplexer machen dürfen. Also ich hätte natürlich super gerne noch mehr Background dazu gehabt, was hat Spielberg inspiriert. An manchen Stellen schneidet er das an und nennt hier und da auch sehr konkret dann in dem Film Inspirationen für seine Karriere. Aber es bleibt halt alles so auf einer sehr leichten, verdaulichen Ebene für den Durchschnittszuschauer. Also hier werden einfach nur teilweise Szenen 1:1 nachgedreht, die er dann irgendwo anders schon mal gesehen hat. Und dann wird damit ja in der Kurzfassung erzählt, hey, das war also wohl eine Inspiration für ihn. Und da hätte ich mir natürlich mehr gewünscht, gebe ich ehrlich zu. Da hätte ich mir einfach mehr zu seiner künstlerischen Karriere gewünscht als nur zu seiner privaten. Natürlich ist das miteinander verwoben und das Private prägt das Künstlerische auch. Aber ja, hier hätte ich, glaube ich, mehr, also auch einen längeren Zeitabschnitt mir vielleicht gewünscht. Also gerade, weil der Film, kann man dazu auch gerne schon sagen, der Film endet eben an dem Punkt, wo er so circa 20 ist oder so. Also noch, also die Karriere geht erst los. Ich glaube, er ist noch nicht mal 20. Ich glaube, er ist erst 16, 17 oder sowas in dem Dreh. Und dann kommt halt die spannende Phase, wo halt die ersten Filme losgehen, wenn er Duell macht und solche Geschichten. Und das alles erleben wir nicht mehr. Und vielleicht wäre hier und da nochmal ein Zeitsprung nett gewesen, dass man ein Stück weit was davon mitnimmt. Aber natürlich ist halt immer die Frage, und der Titel sagt es ja schon, es geht halt nicht um seine gesamte Karriere, sondern es geht um diese Familie, in der er groß geworden ist. Und deswegen ist der Fokus schon nachvollziehbar. Aber für mich persönlich war halt dann innerhalb dieses Fokus nicht alles super spannend und super interessant. Aber es ist Meckern auf hohem Niveau an der Stelle trotzdem. Spielberg ist ein super, super toller Filmemacher. Er ist super kompetent. Das kann man ihm, glaube ich, nicht absprechen. Auch die Kamera, Janusz Kaminski, sein langjähriger Kameramann, der schon seit Schindlers Liste sein Kameramann ist, fängt natürlich wunderschöne, tolle Bilder ein. Und da beißt die Maus keinen Faden ab, dass das natürlich alles auf einem inszenatorischen Level sehr, sehr hoch ist und sehr qualitativ hochwertig ist. Da gibt es wirklich keine Mängel. Wie gesagt, die größten Mängel wären dann für mich am ehesten noch im Drehbuch, weil ja der Fokus manchmal nicht ganz so stimmt oder man das Gefühl hat, ey, hier, dazu wüsste ich gerne mehr oder ich hätte gern mehr Einblick in das Private gehabt, aber vielleicht wollte er das auch nicht. Und er hat gesagt, nee, ich erzähle das zwar, aber ich setzt schon auch sehr klare Grenzen, was ich preisgebe und was nicht. Und letzten Endes, was Spielberg ja immer in seinen Filmen eigentlich immer schafft und was auch hier wirklich gut funktioniert ist, so tragisch das manchmal ist oder manchmal auch so ein bisschen bitter, wie das mit seinen Eltern und deren Ehe nicht ganz so funktioniert letzten Endes, so bleibt am Ende immer eine optimistische Note in so einem Spielberg-Film und die überträgt sich, finde ich, auch immer auf einen als Zuschauer. Und hier hat er, und das ist, wird nicht zu Recht schon auf Film-Twitter und Co. abgefeiert, er hat schon einen der besten Ending-Shots überhaupt in seiner Karriere. Also generell die ganze letzte Szene, würde ich sagen, die holt den Film, hebt den Film auch nochmal richtig nach oben und holt einen auch nochmal richtig ab. Und die will ich nicht vorwegnehmen in dem Fall, die muss man sich einfach anschauen. Aber die macht einfach Spaß und kickt so rein, was den Optimismus angeht und irgendwie, ja, einfach so ein schönes, warmes Gefühl zum Abschluss. Das ist schon einfach, das ist einfach phänomenal, das ist eine wirklich starke Szene am Ende. Und ja, dementsprechend, es ist für mich von meiner Seite eine Empfehlung. Ich finde, The Fablemans kann man sich gut mal anschauen. Man darf, glaube ich, nicht zu viel Drama erwarten, denn es ist an den Punkten, wo das Drama dann ausgearbeitet wird, eher sind es die feinen Zwischentöne. Die sind leider eben nicht ganz so breit gestreut. So, es gibt auch Stellen, da ist es halt einfach ein bisschen, da passiert halt nicht so viel und da ist auch nicht ganz so viel, ja, dreidimensionales, was wir nachempfinden oder fühlen können. Aber an manchen Stellen gelingt es ihm oder zumindest will er an manchen Stellen uns bewusst teilhaben lassen an diesen, ja, kleinen, feinen Rissen, die es in so einer Ehe gegeben hat und die es zuhauf natürlich in dieser Familienstruktur gerade in der Zeit gegeben hat. Gerade in Amerika dieser Zeit, wo die Familie eigentlich immer so die Institution ist und völlig stabil und fest und da gibt es nichts, was dran rüttelt. Genau das ist ja nicht die Realität gewesen. Logischerweise ist ja nicht so, dass die Leute in den 50er, 60ern einfach glücklicher waren, sondern natürlich gibt es da einen Haufen Sachen, die nicht richtig gelaufen sind oder die halt nicht perfekt waren. Und an vielen Punkten gelingt es ihm, das dann auch schön herauszuarbeiten, aber nicht durchgehend. Also gerade wenn man an andere komplexe Porträts dieser Zeit denkt, da denke ich natürlich an die Serie Mad Men, die aber natürlich als Serie auch viel mehr Zeit hat dafür, da hält dieser Film nicht ganz mit. Aber wie gesagt, es ist halt auch eine persönliche Geschichte. Es geht halt nicht um irgendeine Familie, sondern um die eigene. Und dementsprechend, es ist ein guter Film. Es ist erfrischend wenig romantisiert an vielen Stellen, gerade was bei einem Biopic oft das Problem ist oder warum ich generell Biopics sehr kritisch gegenüberstehe, weil man oft das Gefühl hat, hier wird mir ja gar nicht wirklich irgendwie die Figur näher gebracht oder die Figur wird mir nur in einem ewig verglorifizierenden oder ewig negativistischen Beispiel näher gebracht. Also eben, ob es jetzt ein Musiker ist, wo man sagt, ja, der ist so genial und alles ist so toll, weil er so ein toller Musiker war. Nee, vielleicht gibt es auch Aspekte des Lebens dieses Musikers, die nicht so toll waren. Und ja, da eine gute Mischung zu finden, ist nicht leicht. Ich glaube, ein Negativbeispiel, was ich ja im Best-of-Podcast erwähnt habe fürs letztes Jahr, war ja auch der Film über Marilyn Monroe, der halt, ja, genau das nicht geschafft hat. Der halt so konsequent negativ ihr Leben geframed hat und da dann gar kein gutes Haar mehr gelassen hat, das macht halt dann auch keinen Spaß. So. Also, wenn du nicht wirklich einen Film über einen schlechten Menschen drehst, so, ich meine, wenn irgendwer mal irgendwie einen Film über Harvey Weinstein macht, so, dann lasse ich mir das eingehen, dass man wahrscheinlich sagt, ja, komm, lass da mal richtig, richtig dicke auf den negativen Aspekt eingehen, weil der halt so exorbitant groß und nachweisbar ist. Aber gerade, wenn man so nicht berühmte oder zumindest Figuren darstellt, deren Privatleben nicht so präsent war, dann ist es halt umso interessanter, wenn man wirklich mal die Facetten zeigt und nicht jemanden nur darauf reduziert, hey, das war mein liebevoller Vater oder das war meine liebevolle Mutter, sondern auch sagt, was hat da nicht so funktioniert und was hat funktioniert und warum bin ich am Ende vom Tag auch der Mensch geworden, der ich geworden bin und wie war es denn wirklich so? Also das natürlich immer aus einer sehr subjektiven Haltung heraus. Ja, dementsprechend Empfehlung von meiner Seite, wenn man was generell mit diesen vielen Filmen in der letzten Zeit anfangen kann, die das Filme machen und diese Industrie unter die Lupe nehmen, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten heraus. Wenn man das generell nicht langweilig findet und interessant findet, dann macht man mit Spielberg natürlich nie was falsch, weil er holt natürlich auch den Zuschauer viel mehr ab, als es ein Babylon machen würde. Babylon ist einfach super unzugänglich an manchen Stellen und weird. Und das ist bei Spielberg nie der Fall. Auch wenn es ein langer Film ist, ist es ein Film, dem man jederzeit folgen kann, den man immer versteht, wo man immer weiß, worum geht es jetzt eigentlich gerade und was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und ja, das ist halt ein Meister seines Fachs und das verlernt er auch nicht mehr auf seine alten Jahre, dass er, ja, eine kohärente, logische Geschichte erzählt. Ja, das war's vom Top of a Podcast für dieses Mal. Und ja, wenn euch das bereichert hat, dann reicht's gerne weiter.